1 Live Infos. Mit Bastian Rudde um 6 Uhr. Zweifel an neuem Gesetz gegen Hate Speech im Netz. Teilweise Böllerverbote in NRW und das Wetter mild und nass. Hasskommentare. An einem neuen Gesetz gegen Hetze im Netz kommt nochmal Kritik auf. Es verpflichtet soziale Netzwerke, mutmaßlich strafbare Kommentare im Regelfall in 24 Stunden zu prüfen und eventuell zu löschen. Dieser Blogger von netzpolitik.org sieht aber eher den Staat in der Pflicht. Jeder Nazi, der Volksverhetzung online betreibt, wird eher aufhören, das weiterzumachen, wenn man vor Gericht gestellt wird, verurteilt wird, als wenn lediglich der Kommentar gelöscht wird. Das Gesetz gegen Hetze bei Facebook, Twitter und Co. gilt seit Oktober. Es gab für die Netzwerke aber eine Übergangsfrist bis zum Jahreswechsel. Böllerverbote. In einigen Städten in NRW ist Feuerwerk heute Abend stellenweise verboten, aus Sicherheitsgründen. Etwa in der Düsseldorfer Altstadt und rund um den Kölner Dom. Die Polizei will hart vorgehen gegen alle, die sich nicht an Regeln halten. Sie sagt, dass sie dabei nicht nach Aussehen, sondern nach Verhalten vorgehen wird. Hintergrund ist auch der Vorwurf an die Kölner Polizei, letztes Silvester bei Kontrollen rassistisch gewesen zu sein. Neujahrsansprache. Kanzlerin Merkel hat versprochen, 2018 bei der Bildung einer neuen Regierung Gas zu geben. Einen konkreten Zeitplan nannte sie dafür in ihrer Neujahrsansprache aber nicht. Zu sehen ist die Rede heute um 20.10 Uhr im Ersten. Was Merkel darin sonst noch sagt, berichtet Martin Mayer. Erfolg und Zuversicht auf der einen, Ängste und Zweifel auf der anderen Seite. Die Kanzlerin gibt sich in ihrer Neujahrsansprache nachdenklich. Es sei wichtig, Jobs zu schaffen und die Gesellschaft auf den digitalen Fortschritt vorzubereiten. Und ein starker Staat müsse die Regeln des Zusammenlebens verteidigen und für Sicherheit sorgen. Für Merkel ist es bereits die 13. Ansprache, allerdings die erste ohne richtige Regierung. Vier-Schanzentournee. Es war echt ein schöner Start, ich freue mich. Der deutsche Skispringer Richard Freitag ist mit einem zweiten Platz in die Tournee gestartet. Damit war Freitag zufrieden, obwohl ihm viele Beobachter beim Auftaktspringen in Oberstdorf auch den Sieg zugetraut hatten. Ich habe gemerkt, der Druck war einfach höher als sonst. Ich konnte es gut bearbeiten, aber ich glaube, dass er jetzt nicht noch höher wird. Von dem her freue ich mich jetzt echt auf die kommenden Tage. Heute geht es für die Skispringer weiter mit der Qualifikation beim zweiten Wettkampf der Vier-Schanzentournee in Garmisch-Partenkirchen. Den Sieg gestern im ersten Springen holte der Pole Kamil Stoch. 1 Live. Sektorwetter. Über NRW hängen gerade wieder viele Regenwolken, vor allem im Münsterland in Ostwestfalen und am Teutoburger Wald ist es nass. Im Laufe des Tages etwas weniger Regen, es kommt aber immer wieder was runter, auch über Nacht. In Oberhausen und Detmold heute bis 12 Grad, in Aalen bis 13, in Frechen und Königswinter bis 14 Grad. Morgen an Neujahr ein bisschen trockener und auch mal Sonne bei dann bis zu 10 Grad und so ähnlich geht's am Dienstag weiter. Stauschau. Keine Staus. Tachchen, guten Morgen zusammen. Ich bin's, Philipp Esterewitsch, extra für euch am Start, damit ihr nicht alleine aus dem Bett fallen müsst. Und ich spiele euch Liam Payne. Hancho! Quavo! Yo, yo! You know I've been taking some time and I've been keeping to myself. I had my eyes upon the prize, ain't watching anybody else. But your love, it hit me hard, girl. Yeah, you're bad for my health. I love the cards that I've been dealt. Do you feel the same as well? You know I used to be in 1D. Now I'm a freak. People want me for one thing. That's not me. I'm not changing the way that I used to be. I just wanna have fun and get rowdy. One Coke and Bacardi. Sipping lightly. When I walk inside the party, girls on me. F1 type Ferrari. 6 gear speed. Girl, I love it when your body grinds on me. Oh, yeah. Baby. You know I love it when the music's loud, but come on, strip that down for me, baby. Now there's a lot of people in the crowd, but only you can dance with me. So put your hands on my body and swing that crown for me, baby. You know I love it when the music's loud, but come on, strip that down for me. Yeah, yeah, yeah, yeah. Me off my feet, you know that I don't need no money when your love is beside me. Yeah, you opened up my heart and then you threw away the key. Girl, now it's just you and me and you don't care about where I've been. You know I used to be in 1D. Now I'm not free. People want me for one thing. That's not me. I'm not changing the way that I used to be. I just wanna have fun and get rowdy. On coke

Das ist 1 Live um 10 nach 6. Guten Morgen. Verdreht ihr genervt die Augen oder sagt ihr, ja, da kann man sich auch mal selbst auf die Schulter klopfen? Wie ist euer 2017 so verlaufen? Fußballnationalspieler Matthias Ginter von Borussia Mönchengladbach, der klopft sich einmal auf die Schulter, unter anderem dafür, dass er mit der deutschen Nationalmannschaft den Confed Cup geholt hat dieses Jahr. Ein bisschen trauriger wird er aber, wenn er an den 11. April denkt. Das ist der Tag, an dem ein Sprengstoffanschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund verübt wird. Matthias spielt damals noch für den BVB und er sitzt mit in dem Bus, als der Terror passiert. Der Bus mit den Spielern ist da gerade auf dem Weg zum Stadion, wo Dortmund eigentlich am Abend gegen Monaco spielen soll in der Champions League. Matthias sitzt also in dem Bus, so wie sein Teamkollege Marc Bartra ganz hinten, als es passiert. Ja, es war so, dass wir vom Mannschaftshotel losgefahren sind, hat jeder so seine Musik gehört und auf einmal nach 15, 20 Metern gab es halt einen lauten Knall und man hat schon den Geruch von Rauch einfach wahrgenommen. Marc Bartra hat dann auch laut geschrien, hat ja seinen Arm da dabei verletzt und ja, Glassplitter sind in den Bus reingesprungen und so waren dann die ersten Momente und ja, ein Schock. Ab und zu ist es immer noch präsent, klar, im Kopf ist so, dass gerade die Wochen danach sehr, sehr schwierig einfach waren. Zum Beispiel, als ich mit meiner Freundin einer Rheinpromenade in Düsseldorf spazieren gegangen sind und auf einmal kam ein LKW uns entgegen, dann ist natürlich im Kopf präsent, jetzt wechseln wir lieber mal die Straßenseite. Es hat dann auch eine Rolle gespielt, zum Beispiel bei den Konzerten. Man schaut halt auf Rucksäcke öfters als wahrscheinlich davor. Man versucht natürlich, so gut es geht, die Wahrscheinlichkeit gering zu halten. Mein größter Wunsch wäre, dass der Hass abnimmt, sowohl auf den Straßen als auch anderswo, dass auch egal welche Religion, egal welche Herkunft, wieder mehr einfach Friede herrscht. Und ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist für unsere Gesellschaft. Und ja, das ist mein größter Wunsch. Matthias Ginter, er gehört zu den Spielern, die den Anschlag auf dem BVB-Mannschaftsbus hautnah miterlebt haben. Ein brutal feiger Tag, der 11. April 2017, als es passierte. Ich glaube, ich bin sprunghaft, ich mach gern Neues und das jeden Tag. Ich leb von Luft und Liebe, ich komm auch ohne viel Kohle klar. Und Mr. Chef sagt, so läuft's nicht, streng dich an, denn Arbeit muss sein. Doch ich bin gegen Regeln allergisch, will mich entfalten und einfach ich bleiben. Montag bis Freitag immer das Gleiche, immer nur ackern, nein, man ist recht jetzt. Ich will nicht warten auf den Feierabend, will lieber los und gleich was starten. Komm, sei doch ehrlich, du bist wie ich, du hast auch keinen Bock. Also lass gehen, mach Stopp! Mein Gott, mein Kopf, ich würde gern abschalten, doch ich finde keinen Knopf. Ich hab keinen Bock, aber keine Zeit. Und in der Mensa gibt's schon wieder diesen Einheitsbrei. Warum heute denkt mein Körper sich? Warum mach ich das? Warum surf ich nicht? Warum sitz ich hier und schwitze bis in jede Ritze? Ich wär lieber draußen bei der Hitze. Okay, ich klapp den Laptop zu. Ich mach Feierabend, jetzt kommst du. Mein Chef sagt, das geht nicht. Ich sag, na dann pass auf. Ich bin kein Maler, doch ich mach blau. Komm, sei doch ehrlich, du bist wie ich, du hast auch keinen Bock. Also lass gehen, mach Stopp. Hey, guck, der Himmel ist blau. Komm, das machen wir auch. Mann, dein Laptop ist grau. Klapp ihn zu, mach ihn an. Mit Philipp Isterewitsch. chaque mot. But you're just a hideaway, you're just a feeling. You let my heart escape beyond the meaning. Not even I can find a way to stop the storm. Oh baby, it's out of my control. What's going on? You're just a chance I take to keep on dreaming. Aus Kanada mit Hideaway. Sehr schöner, ich finde auch ein sehr besonderer Sound. Dazu eine prägnante Stimme, die wirklich auch in der Birne im Kopf hängen bleibt. Aber nach Hideaway auch nie wieder was Richtiges von ihr gehört. 1 Live. Sektor Events. Ja, ich bin mal so mutig und biete euch jetzt schon was an, so partymäßig heute Abend. Vielleicht habt ihr jetzt schon Bock daran zu denken. In Herford im Go-Park gibt's ab 22.30 Uhr eine Silvesterparty von Millionen wahrscheinlich heute Abend. Es gibt Mucke für euch, es gibt was zu futtern, es gibt auch natürlich einen Prosecco-Empfang, damit ihr den Silvester-Swag auch richtig fühlt. Und mega lustig, die haben da eine, halt euch fest, eine Wahrsagerin sitzen, die euch 2018 sagt, was bei euch so passiert. Oder die euch heute Abend sagt, was 2018 so bei euch passiert. Folgt der Zauberkugel in Herford im Go-Park, in Essen, im besten Club der Welt, in dem ich selbst als Elektro-DJ schon spielen durfte. Beim wunderbaren Kai Shanghai spielt heute Abend Roosevelt natürlich im Hotel Shanghai. Hier hört ihr ihn, der hat einen meiner Lieblingstracks rausgebracht. Da läuft der Moving On. Roosevelt hat sich etabliert als Elektro-DJ und legt heute Abend eben auf. Mega Highlight ab 23 Uhr in Essen im Hotel Shanghai. In Bottrop im alten Kino gibt's Techno mit einer After-Hour. Kopfkino, Bass zum Morgengrauen, 21 Uhr geht's los. In Wuppertal gibt's eine Silvesterfeierreihe im U-Club. Die werden übrigens 25 und dazu gibt's noch den Rutsch ins neue Jahr, also gleich doppelt gut gefeiert. Mucke läuft auf drei Floors ab 22 Uhr in Wuppertal im U-Club. Und in Köln habe ich das Bootshaus für euch rausgeballert. Ab 21 Uhr gibt's da Elektro, EDM und Techno. Unter anderem spielt für euch Mike Perry. Sektor Events auf 1live.de. Fame, but a last name with a 100 carat ring, and I was is wasted. Rocks in the braces, a rock in the case. Back to them cases, front to your eyes. Nothing that made shit big, hypnotizing. Spend a lifetime in one night. Know the day that ain't worth one bite. Trips to the valley, palm trees, Cali for the freaks. I'm a center. South Beach winners and none. Nah, I know you ain't like that, but I know we just got too drunk. We got too high. Halb sieben, die Straßen sind frei. Eins live. Guten Morgen zusammen, ich bin's, für euch extra aus dem Bett gepurzelt. Philipp Isterewitsch. Angefangen hat der nächste hier, den ich euch spiele, am Klavier. Am Anfang bestimmt nicht perfekt. Vielleicht haben die Nachbarn auch jeden Tag gekotzt, jeden Abend, als Kaigo wieder Klavier geübt hat. Klavierspielen geübt hat und es hat sich bestimmt nicht perfekt angehört. Mittlerweile spielt er mega und dann hat er irgendwann gemerkt, warte mal, ich krall mir mal irgendeinen Rihanna-Song zum Beispiel und mixe den so ein bisschen. Und jedem Track hat er seinen ganz besonderen Kaigo-Stempel draufgesetzt. Im Februar spielt er nächstes Jahr im 1Live-Sektor, nämlich in Köln. Ich spiele euch jetzt von ihm Stargazing in 1Live. You're saying it's hopeless, that I should hopeless. Heaven can help us, well maybe she might. You say it's beyond us, what is beyond us? The seeing decides. We've been meteoric even before this.

1 Live am 31.12.2017. Höchste Zeit, mal bei Freunden nachzufragen, was sie heute Abend so machen, was sie vorhaben. Wie feiert Khaled ins neue Jahr? Mal gucken, ob er unsere WhatsApp-Sprachnachricht bekommen hat. Oh ja. I probably will be in Texas. Either I'll be in Texas or I'll be in LA. Ich werde in Texas sein. Ja, oder in Los Angeles. Auf jeden Fall wird es mega. Ich feiere mit meinen Freunden, vielleicht starten wir ein Feuerwerk, kochen was und haben eine gute Zeit. Who knows, maybe have a cookout, you know, just chill out, just have some good fun. Wie sein Silvester-Game aussieht, erzählt er euch hier im 1Live-Interview. Wobei, eine Sache stört ihn dabei doch noch so ein bisschen. For us it's just, we just throw parties. New Year's Eve parties. Wir schmeißen immer Partys und dann starren wir alle um Mitternacht auf die Uhr. Das muss ja so sein. Aber ehrlich gesagt finde ich es auch immer total unfair, dass ihr in Deutschland immer viel früher feiern könnt als wir in den USA. Ich bin doch so ungeduldig. Ich warte und warte und dann, wow, endlich neues Jahr. It's really a new year. I think that's just crazy. Ich finde das ja immer, also diese Silvester-Faszination, sehr, sehr lustig. Ich habe das ja null. Wie sieht's bei euch aus? Mir ist das relativ wurscht. Also ich mag es auch nicht, auf Knopfdruck feiern zu müssen. Wenn ich heute Abend Lust habe, dann starte ich was. Wenn nicht, dann bleibe ich auf dem Sofa mit Freunden. Also die Leute, die Silvester schon im August planen, haben auch irgendwie kein Leben gefühlt, oder? Im Januar wird es für Khaled übrigens nochmal richtig spannend. Da gibt es ja in New York die Grammys und er ist 5-mal nominiert, obwohl er Newcomer ist. Richtig krass. Ich spiele euch von ihm Young, Dumb and Broke. Das ist 1 Live. So you're still thinking of me, just like I know you should. I cannot give you everything, you know I wish I could. I'm so high at the moment, I'm so caught up in this. Yeah, we're just young, dumb, and broke, but we still got love to give. While we're young, dumb, young, young, dumb, and broke. Young, dumb, young, young, dumb, and broke. Young, dumb. Young, young, dumb and broke. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. We have so much in common. We argue all the time. You always say I'm wrong. I'm pretty sure I'm right. What's fun about commitment when we have all life to live? Yeah, we're just young, dumb, and broke, but we still got love to give. While we're young, dumb, young, young, dumb, and broke. Young, dumb. Young, young, dumb and broke. Young, dumb. Young, young, dumb and broke. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. Jump everything, leave it all in the game. I'm so high at the moment. I'm so caught up in this. Yeah, we're just young, dumb, and broke, but we still got love to give. While we're young, dumb, young, young, dumb, and broke. Young, dumb, young, young, dumb, and broke. Young, dumb, young, young, dumb, and broke. Young, dumb, broke, high school. Eins live mit Philipp Esterewitsch. Ich weigere mich, das hinzunehmen, alle stehen nur da. Dabei passieren so viel schlimme Dinge jeden Tag. Unzumutbarkeiten wie die neuen Folgen Scrubs, generell Mario Barth, doch die Leute wollen das. Mittlerweile kommt zum dritten Mal dasselbe Lied. Das ist keine Musik, das sind die Black Eyed Peas. Wir müssen rausgehen, hier darf man nicht mehr rauchen an der Bar. Die Welt geht vor die Hunde, Mädchen, traurig, aber wahr. Doch wenn du mich küsst, dann wäre AIDS jetzt besiegt und die 90s nicht zurück. Uns beide hätte man nicht in der S-Bahn kontrolliert. Und Josh Om hätte nie die Arctic Monkeys produziert. Vieles wäre nie passiert, Dinge, die vermeidbar sind. Dann gäbe es keinen einzigen romantischen Til Schweiger-Film. Daran kann man nichts ändern, das war alles gestern. Aber du hast jetzt die Chance, unsere Zukunft zu verbessern. Denn wenn du mich küsst, im September, da gab es in den O-Ton-Charts wirklich schwarzen Humor, gefunden beim Quiz Gefragt, Gejagt im Ersten. Da war eine knallharte Kandidatin dabei, die besser niemals auf Kids aufpassen sollte. Achtung! Was machen Eltern mit unruhigen Babys? A. Portionieren, B. Wiegen, C. Vakuumieren. Keine Fehler, einfach denken. Was hast du genommen? Ich habe jetzt wieder geraten, und zwar A. Also man lacht, man wiegt Babys natürlich auch, aber doch nicht, wenn sie unruhig sind, sondern nur, wenn man wissen will, wie schwer. Platz 14.

1 Live. Morgen. Vor den 1Live-Infos um 7 spiele ich euch Feel It Still von Portugal The Man und dann schicken wir euch heute spontan nach Brügge. Feiert Silvester am Meer. Wie es funktioniert, hört ihr in den nächsten 15 Minuten. Might be over now.